Blechdose, no certain. Ja, bitte? Ein Tweet. Ein Tweet? Auf dem Balkon brennt noch Licht. Mal gucken, ob das noch funktioniert, aber ich glaube nicht. Ja, guck mal, es ist, Achtung, jetzt Mathematikaufgabe für mich, 22 geteilt durch 11. Ja, passt. Ja? Ist genau meine Uhrzeit. Nee, aber das kann man sogar teilen, 22 durch 11. 22 durch 11 sind circa ungefähr 2 Uhr morgens. Also bis 2 Uhr morgens machen wir jetzt noch. Nee, hast du gesehen, dass hier Klavierseiten rumliegen auf dem Balkon? Klavierseiten? Ja, der Gérard und der Christian waren hier und haben über Klaviere gesprochen. Ja, ich habe es gehört. Ich war sehr amüsiert, weil wir haben mit Gérard schon öfter gesprochen hier. Mir war das gar nicht bewusst. Ich dachte, er kann nur hier. Wo ist es denn? Ach, Moment, da ist es. Ich dachte, er kann nur. Ja, aber er kann Querflöte. Ja, aber das war Bierflasche. Ja. Er kann Bierflasche. Er kann Bierflasche. Ja, genau. Staatlich geprüfter Bierflaschenspieler. Ja, ja. Ja. Jo, der Balkon steht. Schau. Alles ja, wie immer, oder? Wie immer. Es gibt Dinge. Die Aschenbecher schauen aus, mein Mann. Ja, es gibt Dinge, die beerdigt man, und es gibt Dinge, die buddelt man ab und an mal wieder aus. Und es stinkt schon ein bisschen so hier, das muss man schon sagen, ne? Es riecht ein bisschen muffig, ja. Das muss ich schon sagen, ja. Aber du, ich war am Wochenende, aber das werde ich in meiner neuen Hörspitzenfolge erzählen, aber ich kann es kurz erzählen, ich war am Wochenende in Bremerhaven, und da war, also wer meine Hörspitzenfolge hört, der weiß, ich habe beim letzten Mal in Bremerhaven habe ich Limoncello gekauft. Das ist Limoncello ist Zitronenschnaps, oder? Ja, irgendwie aus, das wird irgendwie aus den Schalen der Zitronen gemacht, und es riecht, also ich sag mal, es riecht so ein bisschen wie Klostein. Also es wäre vielleicht von Vorteil, wenn irgendwer mal hierher kommt und mal ein paar Klosteine hier hinstellen könnte. Oh, lecker, lecker. Gibt's da, wie ist das bei Klostein? Gibt's da Geruchsvorgaben? Also Zitrone weiß ich. Was gibt's noch so? Lavendel bestimmt oder irgend sowas, oder? Also sowas wie Schinken, Banane oder Kümmelkrokant nicht, ne? Bärlauch, Drachenfrucht, nee. Ich glaube nicht. Sag mal, Hatti. Ja. Night of the Pots. Ja. Was machen wir damit? Es gibt eine geheime Gruppe. Normalerweise wäre ja jetzt im Oktober wieder soweit, ne? Im Oktober schon? Herbst, nein. Herbst Edition? Nicht? Kann man nicht im Herbst immer? Ah, ich weiß gar nicht. Wir haben ja so eine geheime Gruppe, ne? Da ist ja so. Da ist aber auch Totenstille. Ja, ja, aber ich meine, wir machen das ja schon ein bisschen länger. Ich meine, ich habe nichts anderes erwartet. Ich meine, klar, Geschrei ist groß. Ah, Hilfe! Ja. Night of the Pots stirbt. Was wollt ihr nicht oder so? Mhm. Wir machen jetzt mal was ganz Lustiges. Das hat ja auch nicht abgesprochen. Es gibt ja jetzt eine Folge Raucherbalkon, die nehme ich ja gerade mit Klaus auf. Also ich habe den Aufnahme-Button gedrückt. Ihr habt die Möglichkeit, eine Kommentarfunktion zu nutzen. Stimmt, haben wir ja auch. Ja, genau. Da müsst ihr dann eure Fake-E-Mail-Adresse eingeben. Ansonsten, wenn ihr keine habt, googelt mal. Es gibt so 10 Minuten E-Mail-Adressen, die reichen. Dann könnt ihr euch da eintragen. Dann könnt ihr ganz anonym sagen, könnt sagen, Alter, was redet ihr für einen Scheiß? Wir machen das einfach mal so. Also Klaus hat wenig Zeit. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, und alle haben gesagt, Mensch, Hatti, komm, mach mal. Klaus, komm, wir unterstützen dich. Ja, aber eigentlich, es ist ja immer so, Night of the Pot, so, Das war schon geil, ne? Also ich meine, ich denke schon. Also da waren ja einige Leute da, die hier ihren Startup, glaube ich, nennt sich das, hatten, ne? Ja gut, gut, ich streich mal die Österreicher, die braucht man nicht. Jan, sorry, da musst du Good Cop, Bad Cop. Ich würde hier schon mal die Entschuldigung an die Monowelle raushauen. Ja, mal ganz ehrlich, ja. Weißt du, da kommt bei der letzten Night of the Pots, da kommt so ein Österreicher an und sagt so, ja, hier, geil, ich mache jetzt hier so ein Game of Thrones Podcast. Ich feiere das Ding. Ich sag, ja, geil, super, ich bin gerade voll dabei, ich steige gerade ein bei Game of Thrones. Und dann höre ich so, die spoilern die komplette siebte, letzte Staffel. Ich sage, nee, also, das geht gar nicht. Also, wenn ihr von Anfang an angefangen hättet und das ganze Ding so berufsbegleitend gemacht hättet, wie heißt dieser 0815 Podcast hier? Ja, von Anfang an kann nur Babylon 5. Ja, das wollte ich ja gerade. Dieser 0815 Podcast, diese Serie, die keiner guckt, ne? Ja. Das hätte ich mir gewünscht. Aber dann gleich mit so einem Podcast einzusteigen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich meine, denkt doch mal an die Leute, die gerade Game of Thrones für sich entdecken und so. Ja. Ich habe wirklich angefangen, die erste Folge, habe dann so gehört, so, okay, da geht ihr, und habe dann abgebrochen, habe gesagt, nein, das darf ich mir ja nicht anhören. Ich komme da ja erst irgendwann mal hin. Also wenn ich irgendwann mal in der siebten Staffel bin, dann gucke ich mir die an und dann höre ich den Podcast vielleicht, wenn es den dann noch gibt. Ja, das war jetzt aber gar nicht mein Grundgedanke. Der Grundgedanke war, Klaus hat es ja gerade in den Ring geworfen, Night of the Pots. Wir drücken es mal so aus. Die Möglichkeit besteht, dass eine fünfte, ne? Die Nummer 5 wäre das, glaube ich, schon. Die Möglichkeit besteht. Wir haben das auch nicht mit den Leuten ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, wer hat diese Telegram-Gruppe gegründet? Waren wir das? Die Telegram-Gruppe habe ich gegründet dann letztendlich, weil wir waren ja uns... ja, aber kann man ja so sagen. Es war halt irgendwie auch genug dann und Zeug, aber jetzt ist ein bisschen Zeit so ins Land und ich weiß nicht. Aber wir lassen das einfach mal andere Leute entscheiden. Ja, genau. Wir machen das. Soll man oder soll man nicht? Genau. Wir geben euch mal die Möglichkeit, weil wir haben ja auch viele Podcaster, die hören und sagen, jawohl, wir wollen. Schreibt doch einfach mal eine Kommentare, dann kriegt auch mal der Raucherbalkon mal Kommentare. Ja, die ist quasi noch jungfräulich, die Kommentarfunktion beim Raucherbalkon. Also ich glaube, until 5 oder so, also mehr haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wer Bock hätte auf so eine Dingsfolge. Das Einzige, wir gehen davon aus, dass es auf jeden Fall eine fünfte Night of the Pots gibt. Es wird Unterstützung geben von dem einen oder anderen. Also wir haben einen Hausmeister, der die Leute abholt, die immer noch nicht mit Teamspeak umgehen können. Wir haben Leute, die im Vorfeld ganz viel Werbung machen. Das Baby mit Soundeinspielern und Aufnahmen machen und zu Klaus hinschicken, das Baby, das nehme ich mir nicht, ich nehme es auf, ich spiele die Sounds ein und schick's dann zu Klaus und Klaus schneidet es. Das ist halt einfach so, da sind wir einfach eingespielt, da kriegen wir keinen anderen rein, auch wenn wir ganz viele liebe, nette Leute in dieser Telegram-Gruppe haben, aber die müssen halt einfach auch im Vorfeld auch mal die Leute anschreiben, hey Leute, ihr habt euch gemeldet, schickt doch mal eure Intros und hey Leute, kommt ihr auch wirklich und so, das sind so Sachen, da haben wir keine Zeit mehr für, das machen wir nicht, also Klaus und ich, ja, wir sagen, okay, wir spielen die Intros ein, wir schneiden die Podcast-Folgen, wir nehmen sie auf, das machen wir, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, das wäre mir interessant und ich glaube, was wir uns mit allen geeinigt haben, da wollen wir auch nicht selbstständig durch die Tür rennen. Wir haben gesagt, die nächste Night of the Pots, das wird eine kurzfristige Nummer, Vorlaufzeit nicht länger als 4 Wochen. Also eine lange Vorlaufzeit vom halben Jahr oder dreiviertel Jahr machen wir nicht mehr. Wir haben also bei der letzten Night of the Pots haben wir weibliche Podcasterin und männliche Podcaster. Ach du Scheiße, Ach, war das heute? Scheiße, ich heirate ja heute. Und nein, ich bin auf dem Geburtstag. Nein, das machen wir nicht mehr. Also Ich kann gar nicht, ich habe gar kein Mikrofon. Ihr kriegt via Twitter und auch nur via Twitter und nirgends anders, kriegt ihr eine Ansage, heute in 4 Wochen ist Night of Supports, hast du Bock? Und wenn du sagst, jawohl, ich will, und du bist dann in den 4 Wochen nicht da, zahlst du Carsten Augustiner an die Community. Ganz genau. Eine Flasche an Klaus und einer an mich. Das ist die Community. Oder 10 Euro Miete an die Pott-WG. Ja, richtig. Bitte mit Screenshot. Und wir holen uns dann die Bestätigung vom lieben Ratinger. Genau. Genau. Ja, also wie gesagt. Ja, meinst du, wollen wir nochmal angreifen, oder? Ja, richtig. Läuft. Ja. Also einen Termin setzen wir noch nicht fest. Nee, definitiv nicht. Aber jammert und bettelt und schmiert mal so richtig Honig um und hat die, ja, Klaus, komm, ihr seid die Geilsten. Macht mal so richtig widerlich, dass so, ich möchte so einen richtigen Honigtropfen unten an den Kommentarfunktionen hängen. Ja, ich hätte gern verbindliche Zusagen. Das wäre sehr schön, ja. Verbindliche Zusagen wäre einfacher. Wir nehmen natürlich die üblichen Verdächtigen, die immer dabei waren, außer Babylon 5. Und Mann. Nein, na klar nehmen wir, na klar. Ja, mal ganz ehrlich, also Babylon 5 vom letzten Mal, du musst mal ganz ehrlich sagen, also der Erle hat sich ja der war nicht dabei, ne? Ja, aber der hat seine Jungs im Griff. Das ist halt das Podcast-Imperium, ne? Ja, aber das war, der hat da wirklich nur die Aushilfskräfte losgeschickt, ne? Ja, so schaut das aus. Ja, finde ich super. Wir haben Besuch. Hallo Frank, mach ein Mikro an. Moin. Ja, super. Also, Frank, also wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir nochmal so eine Night of the Pots machen. Night of the Pots. Ja. Ja, pass auf. Nightmare of the Pots. Nightmare. Ja, pass auf. Mehr Night of the Pots. Mehr Night of the Pots. Ja, pass auf. Das Problem, was du hast, Frank, ist, erstens hast du morgen Geburtstag. Das ist scheiße. Das habe ich heute nämlich erfahren, weil ich kann nicht singen, aber ich werde singen für dich. Das tut mir verdammt leid. Ich entschuldige mich jetzt schon. Weißt du, ja, Frank, pass auf. Ich bin überwältigt. Ja, jetzt schon. Scheiße. Hast du noch gar nichts gehört? Allein die Ankündigung macht mich Der Wein schon. Ne? Ja, ich meine, wenn man... Ja. Also ich habe Hatti beim Hautner-Festival singen gehört. Also. Ja. Nee, aber Frank, was ich sagen wollte, wir wollten gerade das Thema wechseln, aber es passt ja gut, dass du kommst. Ich meine, du bist ja auch so eine alte, wie alt wirst du morgen? 25. 84. Nicht das Gewicht. Ich stell dir gleich mal eine Quizfrage, mal gucken, ob du beantworten kannst. Klaus konnte es nicht beantworten. Unter 50, aber über 45. Ja, passt. Ist es eine Primzahl? Nee, ich weiß nicht. Ist 47 eine Primzahl? Also die Zahl 47 wäre gleich interessant für Frank. Du kannst dir schon mal Gedanken machen, du kannst dir schon mal nach 47 heute... Google doch schon mal 47 und das heutige Datum. Mal gucken, ob du auf irgendwas kommst. Das kannst du schon mal nebenbei machen. Ansonsten ist eine Androhung. Wir haben ja bei jeder Night of the Pots immer neue Podcasts und so. Und Frank, wir freuen uns bei der nächsten Night of the Pots, dass du deinen Personal Podcast vorstellst. Das haben wir gerade so beschlossen. Oder du machst einen medizinischen Podcast mit einem dir bekannten Podcaster, der das, glaube ich, schon mal angeboten hat. Ich habe da Informationen bekommen, dass man eventuell à la Karius und Baktus, kennst du Karius und Baktus noch? Ja. Kennst du das noch? Ja, das kenne ich. Er hat in einem Zahn ein großes braunes Loch, darin wohnt jetzt Baktus. Ja, genau der. Ja, siehst du, Frank? Natürlich, Karius. Oh Gott, sitzt das tief. Ja, scheiße, ne? Also, Ich kann dir sagen, also entweder machst du bei der nächsten Altersreport, Datum steht nicht fest, du hast also 4 Wochen Vorlaufzeit, mehr gibt's nicht. Du machst einen eigenen Podcast oder du stellst mit dem Kollegen einen medizinischen Comedy-Podcast vor, wie man die Leber erklärt, dass es auch lustig sein kann, wenn man einsäuft und der Leber das trotzdem gut tut. Ja, ansonsten hast du gegoogelt 47 Jahre, was ist wichtig heute für dich als alter Musikhaudegen? Jetzt bitte? Ja? Nee, habe ich nicht. Was ist denn das? Ja, das ist heute ist der 47. Todestag von Jimi Hendrix. Ach, ehrlich? Ja, das siehst du, ich hier, ne? Guckst du. Kannst du googeln, 18. Wahnsinn. September. Wahnsinn, ne? 47 Jahre. Krass, krass, krass. Und ich kann dir auch sagen, der hat noch mehr Lieder als Hey Joe gesungen. Also da waren noch ein paar andere. Ach was. Ja. Ach was. And the wind cries, Mary. Ja, richtig. Fly on my sweet angel. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 2 Stunden. Und weil Hatti die Backhausbrüder angetriggert hat mit Hendrix-Songs. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Werbung. Ganz übel. Ach, jetzt habe ich ja hier, jetzt habe ich ja den dritten vom Backhaus-Cast. Also ich bin. Yesterday's life. La la la. Ja, das welchen dritten? Ja, wieso? Hatti, wieso drei? Ja, wieso? Ja, also wenn ich ein Backhaus-Cast, ich höre immer nur 3. Die Mädels sind, glaube ich, eine rein erfundene Schikane. Oh, das kannst du denen jetzt nicht. Das sind künstliche Intelligenz. Also wenn ich den Backhaus-Cast höre, dann höre ich den Klaus, der sehr redselig ist, dann höre ich den Frank, der sehr redselig ist, und dann höre ich, glaube ich, den Sam, der kommt aus Hamburg, und den hat man, glaube ich, gesagt, rede bitte nicht so viel, sonst möchte man Autogramme von dir, deswegen hält er die Fresse. Nein, aber ich glaube, der ist nett, aber der ist ein bisschen schüchtern, ne? Das ist der Respekt vorm Alter. Achso, ja gut, wie war das? Frank ist der Älteste, Klaus, du bist, Frank, du bist der Älteste, ne? Ja. Wie alt wirst du denn jetzt morgen? Erzähl mal. Yesterday, all my troubles seem so far away. Ja, pass auf, jetzt gehst du noch mal kurz in dein Büro und holst mal die Geburtsurkunde und schaust mal vorsichtig drauf. Ich kann mich schon kaum erinnern, aber ja, doch deutlich über 40. Könnte auch im Stammbuch stehen, du hast ja mal geheiratet. Pass auf, wir machen das mal so. Total lustig, erzähle ich jetzt gerade mal. Ich habe mit einem Kumpel, und der hat ganz viele Freunde, die ganz komische Musik hören. Wir machen einmal im Jahr so unseren eigenen ESC. Ich bin ja großer ESC-Freund, weiß ja jeder. Oh ja. So, und da kann dann jeder 2 Titel einreichen, und dann wird gevotet. Das sind aber alles Titel, die es schon gab, irgendwie, ne? Keine Ahnung, bla bla bla bla bla. So, und dann gibt es ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Ich google das mal, schreib's mal in die Kommentare, wie das genau heißt. Und dann gibt es zum Herbst, Ende des Jahres, gibt es dann immer eine Special-Folge dieses ESC. Also sonst ist erst immer irgendwie so deine Lieblingssongs, Poster, bla bla bla. Und dann gibt es dann immer zum Ende des Jahres immer so eine Geschichte, so da gibt es dann ein Voting, so da wird vorher auch drüber abgestimmt, Filmmusiken oder Hits der 70er, Hits der 80er, Hits der 90er. Und deswegen passt das jetzt gerade. Und dieses Jahr haben wir zum Herbst so gemacht, wir sollen alle einen Nummer 1 Hits aus unserem Geburtsjahr posten. Oh hm? Gottes Willen. Ist geil, ne? So, also, einer der größten langzeitigen Nummer 1 Hits aus seinem Geburtsjahr, Frank? Erzähl mal. Das müssen wir erstmal googeln, sag mal. Pass auf, also ich kann es dir sagen, was bei mir. Bei mir war es Daniel Gerard mit Butterfly. Was? Was denn? Ja. Butterfly. Ja. My Butterfly, jeder Tag mit dir. Den gab es nämlich in Deutsch und in Französisch, glaube ich, ne? Over and over. Oder Englisch schon. Also gab es in zwei Sprachen, ne? Crimson, das war also and Clover. Crimson Clover, Tom Jones. Tom Crimson James. Clover war es bei dir? Echt? Mhm. Echt? Jetzt guck ich mal. Crimson Clover, Tom. Over and over, Crimson. Das war Nummer 1 bei dir? Tom. Oh, ich hab einen schönen hier. Erst hier, Nummer 1 Hit. Christian Anders, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Mit mir allein als Passagier. Lala. Halte was. Google ist kaputt. Joan Rett and the Blackhearts 1981. Nee, das war nicht das Original. 68. Ach du Scheiße. 68 ist 61, 3. Das heißt 48? 48 oder 49? 48. Ah, okay, 48. Also, vom 1. Februar 69 bis 14. Februar 69. Nee, und nicht Tom Jones, das war Tommy James. Tommy James Peter Lucia Jr. Tommy James and the Shandles. Das war ja früher immer so. Was hast du gesagt? Tommy James was? Tommy James Peter Lucia Jr. Die haben es wohl komponiert. Genau, das war, genau. Das ist schlimm, ne? Früher, die haben immer so ganz furchtbare, ewig lange Namen gehabt, ne? Kennt ihr noch? Dave D, Dozy, Bicky, Mickey Mick und Titch. And Titch. Da bist du ja irre, Alter. Dave D, Dozy, Bicky, Mickey und Titch. Und dann, da gab's dann solche Sachen wie, also wir haben ja früher mal in der Disco immer, Sotake dazu getanzt. Kennst du das Lied von Dave D, Dozy, Bicky, Mickey und Titch, wo man Sotake zu tanzen kann? Kennst du das? Nee. Bandit. Ach, Bandit. Ja. Das ist Klaus, take it easy. Bist du noch dabei, Klaus? Ja. Das wurde, ne, Bandit, das war ein Sotage. Ja. Yes. Und ein weiterer größerer Hit von den beiden, von Dave D, Dozy, Bicky, Mick und Titch war Xanadu. Ja, Honky Tonk Woman war Nummer 1. Das ist ja krass. Was von den Stones? Ja. Das ja, vier, hast du ein Glück. Vier Wochen lang. Also bei meinem Geburtsjahr gibt es nur Mist eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also man muss... Sugar. Juliane Werding am Tag, als Conny Kramer starb. Was ist denn das für ein, Omen, wenn du geboren bist in dem Jahr? Sugar von den Archies. Sugar. Ja, nee, aber Honky Tonk Woman ist geil. Das ist, glaube ich, das einzige Lied, was ich mit Kuhglocken kenne. Das sind Kuhglocken, oder? Das fängt ja mit Kuhglocken an, oder? Honky Tonk, da haut doch der Mick Jagger mit einer Kuhglocke drauf, ne? Oder? Jetzt hat das nicht drauf, ne? Also, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass das mit Gitarre anfängt eigentlich. Moment, also liebe GEMA. Wir reden schon über dasselbe Lied, oder? Guitar Woman. Gimme. The Honky Tonk Blues. Ja, wir reden über dasselbe Lied. Aber das fängt doch an mit diesem komischen. Warte mal. Mal laut, Mann, ja. Ja, mach mal laut, hau mal rein, komm. Sie können sich fragen, ob ein Pilsner reich im Geschmack sein kann. Ja, das können wir uns fragen. Oder. Hallo, Werbung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schädelbräu Pilsner. Das ist so eine Kuhglocke. Das ist so eine Kuh. Jetzt kommt die Gitarre gleich. Ja. Ba, bam. No matter. Ne? Ach, das passt ja fast zum Oktoberfest, sag mal. Mit der Kuhglocke. Ja. Oh, unbelievable. Unbelievable. Und das war jetzt wann? 68. Sagte, also wenn Frank 68 geboren ist und Honky Tonk Woman 1. Ich bin nicht 68 geboren. Ja, was denn dann? Hast ja gelogen. Wann dann? Welches Jahr? Jetzt mal ehrlich. Guck was? Doch mal bei Wikipedia, wann Honky Tonk Woman 4 Wochen Nummer 1 war in den Charts. Ach so, du hast doch erst was anderes genannt. 69. Yeah, that's right. 69 war doch das Jahr, wie alle bekifft im Gras gelegen haben in Woodstock und haben dann das war doch Summer of 69. Das war doch, wie alle bekifft im Gras gelegen haben. Das war 69 war doch Woodstock, oder? Mhm. Ja, siehst du? Mhm. Hast du Nomen? Auch bekifft im Gras gelegen? Nomen ist Omen. Ja, wenn dann ja nur indirekt, ne? Durch die Nabelschnur. Klaus, ich kenne ja euren Vater, ne? Also ich habe ja immer gesagt, der sieht ja so ein bisschen aus hier wie Vater Abraham. Hat der 69 im Gras gelegen, hat gekifft und hat ein Kind gezeugt? Nein, niemals. Der muss ja dann 68 gewesen sein. Das Kind wurde 68 gezeugt. Da musst du in Wochen rechnen. Ja, so auf der Schwelle, oder? Ja. Warte mal, ja. Moment mal, das, also... War halt so ein Weihnachtsgeschenk. Ich wollte gerade sagen, also ich wollte gerade sagen, war scheiße zwischen Weihnachten und Silvester. Ah. 1. Januar, 1 Uhr früh, da liegt ein Kondom im Fondue. Also, das war ein Zitat, Reinhard Grebe, sehr zu empfehlen. Ja, Reinhard Grebe ist großartig. Seitdem ich Raucherbalkon mache, kenne ich Reinhard Grebe, großartig. Ja, so ist richtig. Ja, es ist super. Ich mache es auch mal in der nächsten Hörspitzenfolge. Ich habe seit neuestem, nutze ich Spotify, super geil. Brandenburg, schöne Grüße an das Podcast-Imperium nochmal. Nee, dem habe ich gerade einen bösen Tweet geschickt. Wieso das denn? Ja, ich habe der Chef von erzählt. Ich war per DM oder ist der öffentlich? Nö, das ist öffentlich. Ich war not amused. Das ist öffentlich. Oh. Ja, du hast mir das Stichwort mit dem Feuerwehrmann gegeben. Das Stichwort Feuerwehrmann. Ich werde Feuerwehrmann. Ja. Mhm. Wer hat das gesagt? Grisou, der kleine Drache. Richtig, genau. Hat aber nie Klaus, geklappt, aber, oder? Aber Klaus, jetzt mal ehrlich. Also, ich bin nicht der Aber-Klaus. Nee, aber ich mag Aber nicht. Ich meine Honky Waterloo. Oh, sorry. La. Ja. Wir haben früher immer gesungen Wasserklo, nicht Wasser Waterloo. Wasserklo. Ja. Klaus, also Honky Tonk Woman ist schon ganz. Welches Baujahr bist du dann jetzt? Ich? Ja. Ja, ich bin ja einfach vom Himmel gefallen. Das ist ja bei mir ein bisschen schwierig mit dem Geburtsdatum festzustellen. Du hast Juliane Werner gesagt, dann kriegen wir es ja raus. Moment mal. Conny Kramer. Conny Kramer war welches Jahr? 2007. Ach nee, das ist das Video veröffentlicht. 2007, ja, 2000, genau, das passt. 2007. Ich bin ein junger Spund. Gerade aus dem Stimmbruch raus. 1972. Aha. Ja, das kann sein. Das aber jetzt mal und du hast gesagt jetzt irgendwie das war jetzt nicht das Jahr, wo du gesagt hast, wo tolle Hits rauskommen. 72, das glaube ich ja nicht. Ja, was ich gesehen habe, war nichts dabei. Also jetzt hier Hits 1972, hier komm. Platz 1 Hits 1972. Toni Marshall, komm, gib mir deine Hand. Ja gut, das war natürlich großartig, aber obwohl, also du 72 muss ja echt der Abgrund der hier Frank, komm hier, ja Christian, anders hatten wir schon, aber Bata Illich, Mikael. Ja, es fährt ein Zug nach nirgendwo, hatte ich ja schon gesagt. Miami Blue, 10 Wochen. Vicky Leandros. Tony Christie. Ich hab die Liebe gesehen. Jetzt muss man mal sagen, jetzt auch. Aber Moment. Hier zu meiner Ehrenrettung. Don McLean, American Pie. Ja, super geil. Ja, und Alice Cooper, School is Out. Ja, aber ich muss School sagen, auf. School is out. Und pass auf, Frank, halt dich fest. 27. März 1972. Neil Young, Heart of Gold. Ja, wow. Sehr geil. I've been to Hollywood, I've been to Burg Neustadt. I'm going to Borussia Mönchengladbach. I cross the B11 for the Heart of Gold. Das ist ja, das, also, the B55. Also auch, Also auf Platz 6 habe ich hier eine Band, die kenne ich, aber ich kenne das Lied nicht. Das Lied heißt Hello A. Hello A. Die Band heißt Mouse McNeil. Okay, lass uns das abschließen mit dem schönen Song von Vicky Leandros. Dann kamst du. Was wollt ihr mehr? Ja, aber Mouse McNeil, waren das nicht die mit dem How do you do? Aha. Das war doch Mouse McNeil, ne? Da weißt du mehr wie ich. Aber hier, Klaus, das ist... Ich hatte damals kein Spotify, ja, aber, 72. Du hast doch das Jahr der Schlager gehabt. Also hier, Jürgen Markus, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja, auch. Wunderbar. La, la, la, la, la, la. Eine neue Leber ist wie ein neues Leben. Ah, hier, das Klaus. Der Button. Du beklagst dich noch. Dr. Hook, Sylvia's Mother. Sylvia's Mother. Eine neue Leber ist wie ein neues Leben. Ja, das ist nicht der Organspender. Ja, Klaus. Willkommen zum Organspende-Podcast. Aber Klaus, irgendwer wollte hier einen Medizin-Podcast machen. Ja, Hatti wollte einen Medizin-Podcast machen. Ja. Jetzt steigt er nicht ein hier. Mann. Ja, aber Klaus, du hast so einen Instrumental-Hit da bei dir drin. Ich habe alles bei mir drin. Hier, kennst du noch? Ja, Popcorn ist ja, auch. Das war die Hölle. Das mussten wir in der Grundschule tanzen, Popcorn. Ich hab's gesehen. Boah. Wir waren in der Sporthalle wo war das? Irgendwo in Gummersbach. In Steinbrück. In Steinbrück in der Sporthalle, genau. Und Frank hatte ein sehr smartes, dünnes Höschen an. Hat die Großmutter genäht, aus Wolle. Hattet ihr eigentlich auch so Bändchen dabei? Ihr hattet auch so Bändchen zum Wedeln, auch oder? Bändchen gab es. Ja, ich kann mich erinnern. Es war wunderschön. Und dann kam... Aber du hast es nicht verkackt. Also dementsprechend ging ja schon mal. Ich meine, hätte ja schlimmer kommen können. Bewegungen waren schon... Ja, die rhythmischen Bewegungen kamen ja, weil das Höschen so gejuckt hat. Ich meine, das muss man ja dazu sagen, das kratzt ja auch am Knie. Oh Gott. Oh, du mein Popcorn. Oh, du mein bunter Teller. Teller. Danke, Frank. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Rosine. Ach, Weintraube hätte ich Sie kennenlernen sollen. Aber Klaus, so schlecht war das Jahr 72 nicht. Also ich habe jetzt... Nö, ich bin ganz zufrieden eigentlich. Also im Großen und Ganzen ist gut gelaufen für mich. Ich bin jetzt auf Platz 200 gelandet, da ist auch Ende. Elton John mit Crocodile Rock, das war doch okay. Ja... I remember when rock was. Kann ich mal so. Also für mich war das 72 war schon ein gutes Jahr für mich. Also so einiges passiert. So dieses Rausflutschen und dann selber atmen war schon ein großer Schritt damals für mich. Da waren natürlich auch Lieder bei, die kenne ich überhaupt nicht. Wir singen mit der ganzen Welt von Peter Alexander. Oh, Peter Alexander, vollkommen unterschätzter Künstler. Oh ja. Warum? Weil der gut war. Ah, okay. Ja. Fantastischer Musiker. Ja. Aber guter Musiker, guter Entertainer. Ich habe lustige Filme, fragt den Planet Kai. Oh ja. Ich hätte noch einen anzubieten, mit dem kann ich noch eine Anekdote erzählen. Oh, wie wohl ist mir gesungen von Michael Schanze. Michael Schanze. Ja. Genau. Ja, ich muss sagen. Plöpp, das heißt Stöpp. Ja. Nur noch einen Öpp. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich wohne in der Nähe eines Golfplatzes. So. Ja, und der Golf, so ein Golfplatz hat ein, ich nenne es mal so ein Abschlagfeld, da kannst du kloppen, wie weit du deine Kugel klopfst. Eine Driving Range. Heißt das so? Ich glaube schon. Okay, also ich als junger Bub habe mir damals Geld verdient, als ich Golfbälle eingesammelt habe. Man muss sagen, also ein sichtbarer Golfball auf dem Feld gab 50 Pfennig, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, 25 Cent. Ja, und es, ja, und es gab... Mittlerweile 50 Cent, aber ist ja, egal. Ja, aber es gab sogenannte Wasserhindernisse, da gab es dann eine Mark. Dann bis ins in so einen Tümpel gab es eine Mark. Aber ich hatte irgendwann mal Dienst mit einem Freund von mir auf so einem Abschlagfeld. Das waren so, ich glaube, so 250 Meter. Da konnten die dann, ich weiß nicht, wie weit man so einen Golfball kloppen kann heutzutage. Spielt einer Golf von euch? Keine Ahnung. Nö. Nee, Minigolf. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir die Bälle auf diesem Feld eingesammelt und pro Ball, den wir eingesammelt haben, gab es halt 50 Pfennig. Jo, und es fing an zu regnen, es zog ein Gewitter auf, es donnerte heftig, es blitzte und es regnete wie die Sau. Und irgend so ein Spieler. Spieler. stand da unten und klopfte immer noch Bälle aufs Feld und da haben wir uns so gedacht, so, wir fragen ihn mal, wie lange er noch möchte, weil wir hatten alle Bälle eingesammelt. Und dann sind wir da hingegangen und da guckten wir, oh, das ist ja der aus dem Fernsehen mit diesem. Michael Schanze meinte bei Regen und Gewitter, er müsste noch bei uns hier in der näheren Umgebung auf dem Golfplatz noch Bälle ins Feld kloppen. Und ja, manche Leute sind tierlieb, er war kinderlieb und sagte, okay, ich höre jetzt auf, sammelt mal die Bälle ein und dann macht Feierabend. Ja, und so habe ich Michael Schanze kennengelernt. Das ist aber schon 30 Jahre her oder noch länger. Ich habe mal gerade auf YouTube das Lied mal kurz reingehört und auch nach 30 Sekunden abgeschaltet. Ist ja furchtbar. Was ploppt, das heißt Stopp? Nee, ploppt, das heißt Stopp ist dagegen ein Welthit. Mit dem Oh, wie wohl ist mir am Abend. Meine Güte, du. Ach so, ja, ich bin hier. Ah, da sind noch mehr so. Also ich meine, die Tremolos kenne ich auch. Das waren die mit Silence is Golden. Ja, ne? Silence is golden. Die haben ja einen Hit, der heißt Too Late oder Mango Jerry Open Up. Kenne ich nur mit In the Summertime. Ja. Mhm. Mit dem Flaschenplöpp. Ja. Ja. Udo Jürgens, ich bin wieder da. Ja, aber ich sehe es gerade. Es gibt auch im Jahre 1972, wie Klaus geboren ist, ein kennt ihr sogenannte One-Hit-Wonder? Kennt ihr das was? Ja, da gibt's ja jede Menge. Hau mal raus. Kennst du jetzt ein One-Hit-Wonder? Erzähl mal. Das muss ich mal überlegen. Moment. Ich weiß eins. Ja, erzähl mal, Klaus. My Shiroda. Ja. Ja, ja, genau. Das wäre zum Beispiel eins, oder? My Shiroda ist nur bekannt durch den Film mit Dingens hier. Wie heißt sie? Die jetzt bei Stranger Things da mitspielt. Sag schon. Winona Ryder. Das Problem an diesem One-Hit-Wonder, also man kennt meistens den Titel und noch nicht mal die Band. Und ihr beide jetzt, tut mir eingefallen, googelt mal nicht. Ich nenne euch die Band. Ich nenne jetzt mal die Band. Ja, okay, versuchen wir mal. Aber es ist ein One-Hit-Wonder und es kennt mittlerweile, glaube ich, jeder. Wenn wir es ansingen können, gilt auch, oder? Ja. Okay. Die Band heißt New World. Ja. Und? Ich denke, du sagst uns den Titel. Nein, ist ja geil, nein, der Titel ist zu einfach. Haut der einfach die Band raus, ich gehe kaputt. Der Titel ist zu einfach. Ach, da weiß doch kein Mensch. Na eben, genau, wenn ich jetzt singe. Sag mal den Titel. Tom, turn around, I wanna let you down. Tom, turn around. Ja, super, kenne ich auch nicht. Bitte? Frank, hilf mir, kennst du, ne? Nee, ehrlich gesagt, nein. Also sagt mir jetzt gerade nichts. Google. Ja, sorry. New ja, ich World bin gerade dabei. Tom, das kennt ihr. Die Gruppe wurde 1965 vom Briten John Lee, 1944 geboren, und dem Australier Mach das Video an. Ah, das war eine australische Softpop-Band. Nicht Softporno, Softpop. Softpop-Band. Tom Turnaround ist auch ja. kontraproduktiv, wenn man irgendwo hinkommen will, weil dann zeigt das TomTom ja nach außen auf der Windschutzscheibe. Oh. Sorry. Da gab's noch kein TomTom. Na, aber macht's anders. Ihr kennt, jeder kennt dieses Lied. Ja, ich klicke gerade drauf. Fängt mit Gitarre an. Ach, ist das leise. Warum ist das so leise? So, liebe Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr leider jetzt nicht mitbekommen, was gerade passiert, aber Frank wird gleich für uns singen und dann werden wir hören, wie dieses Lied funktioniert. Wir sind gespannt. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Hallo. Hallo, Regie. Hallo, Regie. Don't ever let me down. Take me for your wife? Das kennt man doch, oder? I don't want to be married to a TomTom. Das kennt man doch, oder? No. Mann vielleicht, aber also Frau nicht. Echt nicht? Vielleicht eher Frau als Mann. Oh mein Gott, okay. I don't want to be married with a TomTom. Es klemmt am Personal wieder mal. Ja. Okay, wir nehmen Hanna Aroni. Kennt ihr Hanna Aroni? Nein, nein. Ach, du Scheiße. Na klar. Viva España. Ach du liebes Lieschen. Vater, ey. Viva España. Ja, ja. In welchem Jahr sind wir jetzt? Im Jahr 1972 gab es schon die Band Roxy Music. Ach du Scheiße. Ja, das kann sein. Mhm. Fand ich ja gar nicht schlecht. Hier, guck mal. Jetzt, ihr beide, kennt ihr den Titel? Moment, ich muss mal lesen. Wenn du ihn schon nicht lesen kannst, wie sollen wir den kennen? Pass auf, jetzt Achtung. Mohikana Shalali. Nee. Das ist von Heino, das kennt ihr nicht. Alter. Heino kennen wir nicht. Klaus, wann bist du geboren? Bist du überhaupt geboren? Nein, ich kann es doch nur sagen. Ich bin einfach vom Himmel gefallen. Ich habe das schon öfter mal versucht zu erklären. Oh. Und ich werde genauso diese Welt auch wieder verlassen. Dann aber schweben. Warte mal. Jetzt will ich mal. Ich bin ja auf dem Weg zur Erleuchtung. Und wenn ich vollends illuminiert bin, werde ich diese Welt schwebend verlassen. Schwebend verlassen. Ja, ich empfehle Zwiebelsuppe. Das war die erste Idee. Wir werden das mit einem gescheiten Chili con Carne und ein paar Tabasco-Tropfen noch kreuzen, damit das ein bisschen schneller geht. Hat ja keiner mehr Zeit heutzutage. Kann ja niemand 5 Stunden warten, bis da irgendjemand entschwebt ist irgendwo. Ne? Wenn du dann muss ja schnell gehen alles heutzutage. Der Ionosphäre verglüht, dann denkt jeder an einen Atomarmerschlag. Wir können ja mal was anderes probieren. Pass auf, die allgemeine Aufmerksamspanne ist durch YouTube ja auf 1:30 beschränkt bei den meisten Leuten. Ne? Das ist, es gibt auch, soll auch Menschen geben, die schon anfangen, anderen Menschen im Gesicht rumzuwischen, um den nächsten Sender einzustellen. Einfach. Da kenne ich schon die Geschichte. Komm, nächste, komm. Ihr beiden Musiker, wir können das mal anders probieren. Ich gebe euch mal die ersten 3 Zeilen eines Refrains vor. Den ihr aus dem Jahre 72 eventuell kennen solltet. Ja, wie denn? Ich hab noch die Nachgeburt in Ohren gehabt, 72. Aber ich behaupte einfach mal, das kennt eigentlich jeder. Wir lauschen mal, es ist Englisch, Frank. Ach, das noch. Okay, Achtung. And so it was that later. And so it was later. Ja, genau. Why the shade of pale. Ja, leck mich am Arsch. Guck doch mal, ihr seid gut. Nein, machen wir nicht. Aber war gut, oder? Das war doch gut, oder? Ja. Warum weiß man das? Ich habe nur noch ein, ich wollte 3 Sätze sagen. Aber ihr könnt's doch, oder? Das war auch 72, Klaus. Weiter Shade also, of Pale kennen wir. Vor allen Dingen, weil der ja vorne eine. Ist das Bach, was der vorne vorspielt? Ich glaube schon, ne? Annähernd, ja. Jetzt gucke ich mal. Also irgendwas mit Orgel auf jeden Fall. Walter Shade of Pale. Walter Shade of Pale. Hast du lange einen Folgentitel? Walter Shade of Pale. Der Walter schält sich eine Pale. Da. Guck mal, der Walter, wie er schält. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wie echt an dem einen Satz habt ihr das echt erkannt. Das ist der Hammer. Ja, das finde ich gut. Das ist auch wirklich ein Hit. Wir haben manchmal diese hellen Momente noch. Ja, ich gucke mal. Das macht jetzt gerade gar nicht. Wir müssen ja gar nicht ins Jahr 72 gehen. Wir können jetzt wir können auch ganz woanders. Wir können da Highlander, ne? Es kann nur einen One geben. For the money, two. Ja, warte mal. Wie heißt der? Ich habe ja mal in einem Plattenladen gearbeitet, ne? Und da war das immer so, da kamen tatsächlich die Leute immer rein, haben sich da vor die Kasse gestellt. Ich hätte gern folgendes Lied, das geht so. Habe immer Bravo-Hits verkauft, hat immer gepasst. Ja, super, alles klar. Da gab es Soundhound noch nicht. Ne? Oh Gott, wie konnten wir? Ja. Aber ich meinst du, ich würde jetzt mal schnell rausfinden, was die bei Walter Shade of Pale für ein Klassikstück da verwurschtelt haben. Doch, da ist es. Johann Sebastian Bach. Fuge in D-Moll. Er aus der Suite Nummer 3 in D-Dur. So, jetzt passt auf, Achtung. Da war ich ganz Achtung, nah dran. Achtung, Jungs, seid ihr drauf? Ja, alles klar. Okay, pass auf, okay. Wir hören dich. Test. Ich weiß, dass Frank gleich lachen wird. Frank, vergiss dein Englisch, was du gerade gelernt hast. I do. She had my balls in a vice, but she left my dick. Oh, wow. Frank Zappa. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls that they can kill. Hello, people of... Ja, alle Bobby Brown-Hörer, alle Raucherbalkon-Hörer, übersetzt euch mal bitte diesen Text. Nein, übersetzt ihn nicht. Lasst es einfach so stehen. Lasst es so wirken. Lasst es einfach wirken. Und glaubt nach wie vor, es sei ein Liebeslied. Genau. Genau wie Hallelujah von Leonard Cohen. Ja, genau. Oder Every Breath You Take von Sting. Auch sehr schön. Schönes Liebeslied. Ist klar. So, jetzt hätte ich ein Police. Ich korrigiere auf Police. Ja. Police. Ah, so, jetzt gucken wir mal. She said she's gonna be a virgin. I'm gonna be a virgin. My father's gonna kill me. Oh yeah. Oh fucking. Okay, Mädels. Papi, okay. Sag, was abgeht. Okay. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around. Das muss was aus der Chirurgie sein. Heino, ich bin mir ganz sicher. Heino in seiner Rock'n'Roll-Zeit. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around. Keine Ahnung. Der nächste Satz würde lauten, like a bridge over troubled water. Oh. Hier, Simon und Furunkel. Ja, das haben wir wenig gehört, das stimmt. Okay, alles klar. Das war so. Da durften wir zu Hause nicht, die hatten so eine leicht homophobe Ader, deswegen durften wir das nicht hören. Okay. Wir durften nur hören, it's up to you, Mrs. Robinson. Ja, Jesus loves you more than you will know. Hey. Oh, I'm so sorry for saying that. Stories of my life. On a live recording, oh dear. Well. Okay. You saw the movie, didn't you? Frank, ist nur für dich. Oh, auch das noch. Ach, dann bin ich raus. Okay. Ah. I've been Hollywood, I've been Redwood, I crossed the ocean. Ah, Neil Young. For a oh, unbelievable. No, I know these songs. There was an Indian in the corner. Drying on my clothes. Mm. Oh. So, eins meiner Lieblingshits. Ich glaube, spätestens jetzt haben wir sämtliche Hörer abgehängt. Nö, aber eins meiner Lieblingshits. Du bist noch tapfer dabei. What? Eins einer meiner Lieblingshits hätte ich ganz gerne noch. Ich muss mal gucken, was er da fällt mir ein, ich habe immer noch nicht die Journey of the Past, Journey Through the Past von Neil Young. Immer noch nicht. Nee. Dann machen wir jetzt einen offiziellen Aufruf. Die war letztens für 72 ja. Euro auf Amazon. Wir brauchen dringend eine Privatkopie. Neil Young, Journey of the Past. Journey Through the Past. Through the past. Ja, gerne auch auf Archive.org hochladen, bitte. Was? was? Neil Young Journey? Through the Past. Ist das ein Album oder was? Ja. Das ist so eine Platte. Das ist ein Konzeptalbum von ihm. Also das ist wirklich, ist wirklich stark. Okay. I never bought it. My journey müssen wir selber einspielen, Frank. Ja, hilft ja nichts. Läuft, Southern ne? Man, man. Take your head. I wanna live with my cinnamon girl. Und Ohio ist da auch drauf. Forget Ohio ist auch drauf. Ohio. Ja. Oh, are you gut. Ready for the country? Ja, okay. Dann hätte ich noch. Warte mal. Ach nee, das ist das falsche Lied. Was stimmt denn hier nicht? Ah ja. Kommen wir jetzt zu den Clapton-Songs. Da reichen schon zwei Worte. No It's in. It's What? In. It's in. Okay, the way that you use also Frank, jetzt pass auf. No colors, no colors anymore. I want them to turn black. I see the girls walk by dressed. They're some summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Yo. No colors anymore. Ich hab den ersten Satz weggelassen, weil wäre zu langweilig. Also der zweite Satz ist No colors anymore, I want them to turn black. Das ist Painted Black von den Rolling Stones. Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt nicht singen, I see a red door, I want her to paint it black. Das wäre der erste Satz gewesen. Da haben sie sich mal für ein Lied eine Sitar geliehen. Überwiegend in D-Moll. Naja, weil Sitar-Tuning halt. darf ich mal kurz Klo? Du kannst machen, was du willst, ist dein Podcast. Moment mal, das stimmt mit dir nicht. Ja, der Raucherbalkon ist tot. Au, au, au, au, au, au, au, au, au. Ja, machen wir eine kleine Pingelpause. Au ja. Bei drei. Da könnte ich auch beitragen. Auf drei oder bei drei? Auf bei drei. Auf bei drei. Drei. Dadi dadam dadi dadam dop dadi dadam dadi dadam dop dadam. Ich dachte mal Ruhe hier. Is there anybody out there? Hello? Hello? Hello? Not if you can hear me, but I cannot see you. Okay. I can hear you. Oh. Oh, Chips. Out there. Oh, was war das? Interferenzen. Ne, Pringles. Pringles, Pringles, sehr gut. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pringles. Die Chips für Leute, die eine normale Tüte nicht aufbekommen. Oh yeah. Gut. Haben wir noch Themen oder gehen wir heim? Na, ich denke, wir sind durch, ne? Super, Pinkelpause und durch. Wir sind durch. Ich bin durch. Wir sind ja sowieso durch. Das ja, das um die Uhrzeit, aber Mann. Ja, ich meine, ich stehe ja um 10, ich stehe um 10 vor 6 auf. Ja, wann ist auch. Du auch, ne? Zum dritten Mal, ja. Ach so, ich stehe um 3 Uhr auf. Ich wollte gerade sagen, gehörst du auch zu dieser Pisstruppe hier, Grano Fink? Hier, Team Grano Fink. Ja, ich beteilige mich nur nicht aktiv auf Twitter an dieser Geschichte. Du schmeißt nur die Kürbiskerne ein, oder was? Kürbis Rules. Ja. The Barking Pumpkin. Records. Wieder Zapper. Wie hießen es? The Smashing Pumpkins, ne? The Smashing Pumpkins. Ja, oh, tolle Frisuren. Team Grano Fink, the Smashing Pumpkins. Ja, Team Grano Fink. Wir kaufen Sie auch den Podcast und das T-Shirt. Gibt's leider, das Team Grano Fink Podcast gibt's leider nur hinter einer fetten Paywall. Das tut uns sehr, sehr leid. Ja, es ist Bettflasche kaufen. Ja, nein, ist FSK 18, das Geschlechtsteil des männlichen Teilnehmers, das ist so groß, das passt nicht in die Buchs rein. Wow. Hab ich jetzt nicht verstanden, aber. Der Schwanz ist zu groß. Ach, da fällt mir Monty Python ein, ne? Wo du gerade Schwanz sagst, fällt mir Monty Python ein. Wo du gerade Monty Python sagst. Wurde Abend und morgen ein neuer Tag. Every sperm is sacred. Yeah. Ja. Monty Python war großartig, ne? In the neighborhood. Oh. Ja, Monty Python war großartig, oder? Ja. Ja, definitiv. War also, und ist und. Also ich bin Holzfäller, mir geht's gut, dann packt mich die Arbeit gut. Fäll den Baum und säg den Ast, muss auch mal aufs WC. Mittwoch geh ich bummeln und nehm Gebäck zum Tee. Lala. Ich wär so gern ein Mädel, genau wie mein Papa. So. Wir singen für Sie das Niveau. Was? Wir empfehlen für diesen Podcast, schaut The Life of Brian und ein Fisch namens Wanda. Ich widerrufe. Ein Fisch namens Wanda. Ah ja, du hast falsch geantwortet, du kriegst eine Pommes in die Nase. Genau. Großartig. Dies ist ein Mann mit einem Tonband in der Nase. Ja. Ich habe einen schönen Film gesehen. Und jetzt nebenbei. Ist der hier, Junge. Pass auf. Kennt ihr den? Wie ist der? Fünf-Zimmer-Küche-Sarg? Nein, kenn ich nicht. Gibt's auf Amazon Prime. Dringend anschauen. ist eine WG mit Vampiren. Eine Vampir-WG. Die, hier in unserer Zeit leben und da kommen auch Pommes drin vor. Da wird einer von wird frisch zum Vampir gemacht und dann will er Pommes essen und kotzt sich die Seele aus dem Leib und sagt, bis jetzt war es cool mit Vampir, aber ohne Pommes? Das geht jetzt gar nicht. Anschauen. Was hast du gesagt? Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Genau. Gibt's auf Amazon Prime. Habe ich gestern Abend geschaut. Ich habe mich weggeschmissen. Ich habe so gelacht. Wo sie zum ersten Mal vorm Computer sitzen und dann lass uns doch mal einen Sonnenaufgang anschauen auf YouTube. Wem gehört die Sockenpuppe hier von euch? Waffeleisen Parkplatz? Mir nicht. The Temp Home of Waffelon. Ja, ist schon umbenannt in Waffeleisenparkplatz. Kann ja gerne Hallo sagen, wenn er sprechen kann. Wir würden gerne mal mit unserem Waffeleisen wieder reden. Das ist so lang schon weg. Das ist wahrscheinlich. Da gibt's auch so, das geht ja bald wieder auf die Reise. Bist du auch der? Das ist der, ich weiß, wer es ist. Was? Ist das auch dieser? Ist das auch, wer war's? Ich habe die Stimme noch nicht gehört. Nochmal, bitte. Das Waffeleisen geht, glaube ich, bald wieder auf die Reise. Ich warte nur auf die Adresse. Ja, am Sonntag gibt's die neue Folge und dann musst du es leider wieder wegschicken, Markus. Markus, das ist so ein Jammer, ne? Markus? Welcher Markus? Das könnte aber Montag werden, weil Sonntag nach der Wahl werde ich wohl betrunken sein. Achso. Ich kenne nur einen Markus. Und ob wir Montag noch eine Post haben, das ist was die andere heißt, Frage. Heißt, du spielst bei den Grünen auf der Aftershow-Party, oder was? Welcher Markus ist das? Ich kenne nur einen Markus, aber der ist kein Podcaster. Auf Twitter Markus W. Schmitz. Das ist der aktuelle Host von unserem Waffeleisen. Yeah, the temp home of Waffeleisen. Ist das dieses Waffeleisen, Wanderwaffeleisen? Da gibt es ja auch einen Twitter-Account, ne? Ist das der? Nein, das ist der das gewonnen hat bei der letzten Folge. Ich freue mich, dass du so aufmerksam unseren Podcast hörst. Das ist ein Hörer, kein Podcaster, ne? Das hat er gesagt, ne? Deshalb sage ich nichts, ich bin ja Hörer. Ja, ja, halt's Maul. Hatti charmant wie immer. Ja, sehr geil. Nein, nein. Na, sicher höre ich den Podcast. Ich melde ihn für. Wann kommt der Tweet raus? Wann willst du denn? Ich habe noch einen Tweet habe ich noch heute. Ja, ich habe gehört, dass der bekloppte Typ, der hier aus Köln, der das Kölsch läuft, dass der das beaufsichtigt. Ich habe ja gesagt, Frank, ihr müsst das per Video aufzeichnen. Es kann ja nicht sein, dass so viele mehrfach Leute dran teilnehmen, dass sie nicht gewinnen. Ich glaube, Klaus, der mogelt. Jedes Mal ein neuer. Also ich hätte das Waffeleisen bestimmt schon dreimal gewonnen. Ich werde diesmal nicht mit den Hörspitzen teilnehmen. Ich werde diesmal mit meinem veganen Podcast teilnehmen, weil ich werde euch mal zeigen, wie man vegane Waffeln macht. Die Kokosnuss lügt nicht. Nein. Doch. Das ist unsere Kokosnuss. Ist die Kokosnuss der Wahrheit. Das ist die heilige Kokosnuss von... Von Antiochia. Antiochia. Boah. Zählen Sie bis 5, nicht bis 3. Nee, zählen Sie bis 3, nicht bis 5. 1, 2, 5. 5. Nein, 3. 3. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Nein, blau. Nein, blau. Oh. Das kann man doch bestimmt auch channeln oder so. Ja. Ja, genau. St. Michael channelt heute die Zahlen für. Ja, aber Markus, klär mal auf, du bist Podcast-Hörer, richtig? Das ist korrekt, ja. Und du willst dir das antun, beim Backhauscast dann zu Gast zu sein? Ich fürchte schon. Ah. Oh, das kriege ich mal hin, Junge. Das wird gut. Ja, sicher. Da könnte man endlich mal einen Podcast in der Muttersprache aufnehmen. Genau. Trinkt der Peterskölsch oder was? Ja, nee, die Sprache ändert sich nicht mit dem Getränk. doch, ab und zu schon. Ja, das ist nur die Längung der Silben. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Ich freue mich jetzt schon. Jo. Ja, Junge, hast du das Ding denn schon ausprobiert? Hast du Panas drin gemacht? Oh, keine Antwort. Sad news. Markus? Hier bei der Arbeit. Alles klar. Ob du Panas in dem Waffeleisen gemacht hast? Nein, ich habe keine Pfanne. Oder Flünz. Flünz. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Achso, da fällt mir ein, unser Bestseller, die rheinische Küche, ist erwähnt worden im Ungelogen-Podcast in der letzten Folge, ja. Der Markus hat sich das Buch gekauft und hat auch ein Rezept vorgestellt. Also ja, muss man mal reinhören. Der heimliche Trendsetter der Podcast-Szene sind wir. Ja. Wir können nicht nur Waffeleisen, wir können auch. Blümchensuppe, ne, wie hieß das Ding? Vegan. Blindhuhn, das blinde Huhn. Ja, ich mache ja immer Rumlag. rumlag, ist auch nicht schlecht. Alles, was in der Küche noch rumlag, das kommt dann in den Pott. Dazu so. Magifix für Studentenwohnung. Sehr geil. Magifix für die reicht und den Backofen wegschmeißen, fertig. Genau, McDonald's gehen. Großartig. Ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass Frank gar nicht kochen kann, weil immer, also okay. Immer, ja, also Gérard ist zu dir gekommen, du hast vielleicht gesagt, wir sind nicht zu Hause. Also, ich bin der Meinung, du kannst nicht kochen. Wir haben mal bei Ikea hier Frühstück. Ja, Frikadellen kann ich schon. Also da muss ich auch, mal jetzt, was, also der Frank kann ganz hervorragend arme Ritter. Jo. Jetzt muss ich mir merken, was arme Ritter sind. Ich weiß, was das ist. Ist das was mit Ei? Ja, arme Ritter ist doch einfach. Toastbrot? Amaretto? Nee, Amaretto. Nein. Arme Ritter. Arme Ritter kommt von Amaretto. Ja, ist da. Ist alles gut. Der Amaretto, das ist italienisch. Ihr habt ja einen total geilen Gast bei euch. Der ist ja total gut drauf. Arme Ritter kommt von Amaretto. Ja, gequirltem Ei mit Milch, ein bisschen Zucker drin, je nach Geschmack, altes Brot drin aufweichen und dann rein in die Bratpfanne braten. Ich muss jetzt alte Brötchen mehr kaufen. Man kann sie auch kaufen. Soll ich dir welche schicken? Kannst du dir auch schenken. Klaus, kannst du mir auch schicken, weil ich will, wie heißt das, Serviettenknödel machen. Ach so, ich dachte, Serviettenknödel. Mit Pfifferling in einer... Und wie pappen die zusammen ohne Ei? Mit Soja und Wasser. Irgendein Eiweiß muss es ja sein. Aber ich muss sagen, meine Frau... ich habe mal ein bisschen Schwein gehabt. Hörst du das eigentlich auch, Frank? Oder ist der vegan? Geht gar nicht. Aus religiösen Gründen kann ich das nicht hören. Nee, hörst du nicht? Nee, hörst du nicht, ja? Großartig. habe ich mich noch nicht rangewagt. Nee, weil wir Schlagzeuger ja auch vegan sind. Wir nehmen ja mittlerweile Kunststofffälle und nicht mehr die Kuh direkt. So, genau. Ja, aber ich muss sagen... veganes Schlagzeugspiel. Ja. Ja. Klaus, ich muss sagen, ja. meine Frau hatte vorhin das erste Mal, was war das? Aubergine gebraten. Oh, bin ich froh, dass es noch ums Kochen geht, wo du sagst, deine Frau hatte das erste Mal jetzt. Und sie hat gesagt, sie möchte eine Panade drum machen. Die Panade besteht aus Polenta. Ja, das ist, Maismehl, ich weiß ja. Nee, das ist Mais Dingsi. Dingsi, Mais Dingsi, ja. Weil das Maismehl hat sie mit Wasser getüncht. Das sah aus wie Ei und das hat super zusammengepappt. War lecker. Oberschienen ist doch Wuppertal. Oberschienen. Auberginen. Wir haben die Schienen zu oberst. So, also ich habe gerade erfahren, ich habe gerade erfahren, mein VIP-Hörer von den Hörspitzen hört meinen anderen Podcast nicht. Also Frank, das geht gar nicht. Ja, sorry. Aubergine. Obwohl, die letzte Folge muss ich anhören, da war der Oboman dabei. Das war eine tolle Folge. Okay. Eine tolle Folge, ja. Also das, haben das war also der Podcast from der dort aufgetreten ist. Ja. Die Hörspitzen höre ich ja nach wie vor. Da wird der Podcatcher zum Reformhaus. Das Geile war ja, dass der Obermann bei Twitter geschrieben hatte: Oh Scheiße, meine Frau hat sich 2 Tage bevor du den neuen Podcast veröffentlicht hast, hat sie entschieden, vegan zu ernähren. Aber ich kann auf Milch und Käse nicht verzichten. Dann hat er angefangen, den Podcast zu hören, und habe ich ihm gesagt, was ich geguckt habe. Und dann sagt er, okay, und auch hier, ich ernähre mich jetzt vegan. Ich esse kein tierischen Fette mehr. Das heißt, wir haben jetzt, Klaus, hilf mir, 3 vegane Podcaster, Bob, ich und Christian, ne? Ja. Das wäre auch so der Stand, den ich wüsste. Den du hast. Vegetarisch habt ihr noch mehr, aber. Haben wir noch mehr? Wer ist vegetarisch? Der Marco von Camping Caravan Podcast hat gerade gesagt, dass er. Der hat ja auch einen Personal Podcast jetzt. Okay. Dass er seit 2 Jahren vegetarisch lebt. Okay. Dann habt ihr den Fleischentzug vom Christopher von Nerd und Krempel. Das ist der Typ, der da, ja. Ja, der wohnt bei dir ums Eck. Wo ihr euch mal treffen solltet, Christopher oder Christoph, Christoph heißt er, Christoph. Ja, aber genau, der hat die wartet auf dich. Der Erler wirft Klötze zwischen den Beinen. Wieso? Der ist auch gar kein Veganer. Ja, weil der Erler haut immer zwischen die Fronten. Ja. Frisst Kohle. Was Essen betrifft, muss ich ja sagen, ist ja mein Lieblingspodcast im Moment die Gerichteküche. Da wird auch noch mit Fleisch gekocht. Schöne Grüße. Ja, alles gut. Ich sehe gerade, irgendeiner hat auf Aufnahme geklickt hier. Ja, hat die. Aber ich hätte mal ein Anliegen. Ja, so, okay. An die Veganer und Vegetarier. Ja, bitte. Gebt mal Rezepte raus ohne Knoblauch. Also. Dann überlege ich mit. Okay, pass auf, ich datiere einen Veganer, ganz einfach. Gibt es vegan Sojasahne, ist vegan, nimmst du, die packst du in eine Tasse, da packst du, ist vegan, Bourbon-Vanille, packst du rein. Da packst du dann noch mit dem Zucker rein, ist vegan. Das Ganze lässt du, das rührst du durch, das lässt du über Nacht im Kühlschrank stehen. Vergessen, du packst da noch Agar-Agar rein. Agro-Berlin. Für die Nicht-Veganer Gelatine ist nicht vegan, packst du Agar-Agar rein. So, dann ist die Grütze im Kühlschrank. Kein Knoblauch, du wolltest ja kein Knoblauch. Kein Knoblauch rein, weil es schmeckt scheiße. Morgens nimmst du das raus. Das ist steif wie dein morgendliches Geschlechtsteil. Da machst du dir dann eine schöne... Hab ich jetzt wieder nicht verstanden. Was hat die alles weiß? Ich muss mich nochmal nach Webcams umsehen. Ich bin Schlagzeuger, ich kenne mich mit Durchmessern aus. Also ich erkläre gerade eine vegane Panna Cotta. Halt mal die Schnauze. Ja, ja. Ja, und da machst du dann irgendwie eine Soße nach deinem Geschmack drauf. Himbeer, Schokolade, also Schokolade ohne Vollmilch, also am besten eine Zartbitterschokolade. Also ich nehme immer gerne Himbeer und dann ist das ohne Knoblauch. Das ist ohne Knoblauch. Das war jetzt Nachtisch. So nach deinem Geschmack, so eine schöne Rinderbrühe. Also Markus, pass auf, unter uns Rheinländern, vegan essen ist ganz einfach, ne? Pommes mit Ketchup. Fetch. Spaghetti mit Tomatensoße. Ja, genau. Das also nichts Aufwendiges. Bier. Das habe ich auch mit Christian, ich weiß gar nicht, haben wir es in der offiziellen Folge erzählt oder haben wir es hinterher erzählt? Es gibt auf Netflix die Reportage Food Choices und da hat ein Professor erzählt, ja, ich habe einen Kumpel, der ernährt sich seit 40 Jahren vegetarisch. Ja. Aber eigentlich ernährt er sich auch vegan. Was macht er? Er isst nur Chips und Pommes. Ja. Ist vegetarisch und auch vegan. Ist für jeden Rheinländer ein durchaus denkbares Modell. Das heißt, das komplette Rheinland ist eigentlich vegan. Ja. Ja, wir haben es erfunden. Wer hat es erfunden? Ja. Der Rheinlander. In den Oblaten in der katholischen Kirche ist auch kein Ei drin. Ja, bei der Sakristei zur Note. Ja, genau. Gut, lass mal Schluss machen für heute, oder? Das finde ich gut, ich muss ins Bett. Ja. Gute ich würde gerne nochmal vegan aufs Töpfchen gehen. Es wird Zeit für mich zu gehen. Ich überlege auch, was ich noch zu sagen hätte. Ich weiß gar nicht. Ist kann vorher mal einer den Drachen wegbringen, damit man vegan aufs Töpfchen gehen kann. Also, wenn du merkst, dass du vegan aufs Töpfchen gehst, ist, wenn dein das feste Zeug, was hinten rauskommt, grün ist, dann bist du vegan. Oder schwer krank. Ja, aber das sehe ich ja nicht. Das war ein schönes Schlusswort. Aber das sehe ich ja nicht, da brauche ich jetzt eine GoPro. Nee, es ist scheiße. Ja, genau. Es ist scheiße. Du brauchst die Toiletteninnenbeleuchtung und die GoPro. Tschüss, macht's gut. Servus, ach so, ciao. Vergesst nicht die Kommentare für die... Ja, wegen Night of the Pots. Night falls jetzt noch einer Lust hat, mit uns was aufzunehmen. Night of Vegan. Ciao, tschüss.